Kirchen herbei. Erblickt ihr Sachsen und ihr große Staaten, aus Augustus holden Taten, was Weisheit und auch Stärke sei. Sein allzeit starker Arm stützt teils Sarmatien, teils auch der Sachsen wohlergehen. Wir sehen als getreue Untertanen durch Weisheit die vor uns erlangte Friedensfahne, wie sehr uns geliebt, wie mächtig die Sachsen stets geschützet, zeigt dessen Säbelstahl, der vor uns Sachsen blitzet. Wir können unsern Landesvater als einen Held und Siegesrater in dem großmächtigsten August mit heißer Ehrfurcht itzt verehren und unsere Wünsche mehren. Ja, ja, ihr starken Helden, seht der Sachsen unerschöpfte Kräfte und ihrem hohen Schutzgott an und Sachsens rauten Säfte. Jetzt soll der Seitenton die frohe Lust ausdrücken, denn des Augustus fester Thron muss uns allzeit beglücken. Augustus gibt uns steten Schatten, der aller Sachsen und Sarmaten Glück erhält, der still